Erster Brüder und Schwestern, ihr wisst selbst, dass unser Besuch bei euch wichtig war. Zweiter, wir haben in Philippi viel Leid erlebt. Aber Gott hat uns Mut gegeben. Wir haben euch von Gott erzählt, auch wenn es schwer war. Dritter, wir haben euch nicht mit falschen Worten überzeugt. Wir waren ehrlich. Vierter, Gott hat uns die gute Nachricht gegeben. Wir reden so, dass es Gott gefällt, nicht den Menschen. Gott kennt unsere Herzen. Fünfter, wir haben euch nicht mit schönen Worten gelobt. Gott weiß das. Sechste, wir wollten keine Ehre von euch oder anderen Menschen. Siebter, wir hätten als Apostel von Jesus wichtig sein können. Aber wir waren freundlich zu euch, wie eine Mutter zu ihren Kindern. Achter, wir mochten euch sehr. Wir wollten euch nicht nur die gute Nachricht bringen, sondern auch unser Leben mit euch teilen. Neunter, Brüder und Schwestern, erinnert euch, wir haben hart gearbeitet. Tag und Nacht haben wir gearbeitet, damit wir euch nicht zur Last fallen, als wir euch von Gott erzählt haben. Zehnter, ihr und Gott sind Zeugen, wir waren gut, gerecht und ehrlich zu euch, die ihr glaubt. Elfter, ihr wisst, wir waren wie ein Vater zu jedem von euch. Zwölfter, wir haben euch ermutigt und gesagt, lebt so, wie es Gott gefällt. Er hat euch in sein Reich und zu seiner Herrlichkeit berufen. Dreizehnter, wir danken Gott immer wieder dafür. Ihr habt die Botschaft, die wir euch gebracht haben, nicht als Menschenworte gehört. Ihr habt sie als Gottes Wort gehört. Und das ist sie wirklich. Sie wirkt in euch, die ihr glaubt. Vierzehnter, Brüder und Schwestern, ihr macht es wie die Gemeinden Gottes in Judä, die an Jesus glauben. Ihr habt von eurem eigenen Volk genauso gelitten wie sie von den Juden. Fünfzehnter, die Juden haben Jesus getötet und auch die Propheten. Sie haben uns auch verfolgt. Sie gefallen Gott nicht und sind gegen alle Menschen. Sechzehnter, sie wollen nicht, dass wir zu anderen Völkern reden, damit diese gerettet werden. So machen sie immer mehr Fehler. Aber Gottes Zorn wird bald über sie kommen. Siebzehnter, Brüder und Schwestern, wir fühlen uns wie Waisenkinder, weil wir nicht bei euch sein können. Aber wir denken an euch und wollen euch bald wiedersehen. Achtzehnter, wir wollten euch besuchen, ich, Paulus, sogar zweimal. Aber der Satan hat es verhindert. Neunzehnter, denn wer ist unsere Hoffnung, Freude und unser Ehrenkranz vor Jesus, wenn er wiederkommt? Seid ihr es nicht? Zwanzigster, ihr seid unsere Ehre und Freude.